Es gibt bei uns es verboten, en Coxsackie, un heutzutage en México es besa y nadie dice que sex. Es gibt nicht so viele Kinder, das arbeiten. Es total verboten und die Eltern, das ist ein Delikt. Die Eltern wurden sofort von den Kindern, kann man sagen, die Kinder werden festgenommen von der Stadt. Aber ja, natürlich, was kann ich sagen? Sie machen eine Kursschule, in die Grundschule sofort absagen und beginnen als an der Niggerstraße oder zum Beispiel in einem Markt arbeiten, helfen im Supermarkt oder ja, Beruf, das leider in Mexiko haben nicht gute Bezahlung. Und deswegen, ja, konnten nicht vorbei ihre Kinder, ja, gute Schule bezahlen und so, weil leider in Mexiko, wenn deine Eltern haben genug Geld, du kannst eine sehr gute Schule besuchen und kannst du vielleicht andere Land besuchen, die Karriere weitermachen, ohne Stress, ohne immer denken, ah, vielleicht mein Papa kann das, die Schule nicht bezahlen, weil in Mexiko gibt es leider so, gute Schulen sind fast alles privat und teuer. Und ja, Publikschule oder Schule von der Stadt sind immer voll besetzt von Kindern. Dann, ja, eine Lehrerin von 45 Kindern hat nicht die ganze Möglichkeit, ein Kind gut ersorgen, kann man sagen. Und ja, aus diesem Grund, ja, die Stufe wegen unserer Gesellschaft in Mexiko ist unterschiedlich. Wenn du bist geboren in eine gute Familie, dann hast du den ganzen Glück, vielleicht ein wunderschönes Leben zu bekommen oder zu haben in Mexiko. Aber wenn du bist nicht in eine ja, gute Familie oder das wäre es, like zu sagen, gute Familie oder eine Familie nicht mit so viel Geld, dann vielleicht findest du nicht das gleiche Glück oder finden die Kinder nicht das gleiche Glück wie die anderen Kinder. Und ich denke, das ist das große Problem von Mexiko, weil diese emotionelle Situation, warum ich konnte nicht haben, was die anderen haben, ist das jetzt macht kaputt unsere Gesellschaft. Weil kommt die Gewalt oder wollen alles haben, obwohl, ja, die Situation wird politisch schwer, kann man sagen, weil heutzutage Mexiko ist ein Land mit viel Industrie, hat mehr Geld, aber die Politiker müssen anfangen und Gesetz und Sozialpolitiker machen auch von Kindern mit Armut und Kindern, das ja, Kinder, das nicht so viel Glück haben in dieser Gesellschaft, damit auch von diesem Kreis von Armut rauszukommen. Es, wie hier in Deutschland, alle Kinder, egal von welcher Familie du kommst, haben Recht auf Kindergeld, eine gute Schule zu bekommen. Und bei uns leider in Mexiko ist es unabhängig von Geld. Und ja, deswegen kann man sagen, meine Kindheit war wunderschön, weil nicht, weil mein Papa hat viel gearbeitet oder viel Glück, sondern ich hätte ein Opa, das kann man sagen, hat viel Geld verdienen. Natürlich hat das meine Eltern oder mein Vater gegeben und ihre Schwester. Und kann man sagen, bis in zur fünften Generation, wenn du bist von Urgroßeltern, eine Urgroßeltern reich geworden, dann vielleicht bis zur fünften Generation kann man mit diesem Geld immer noch leben. Ich denke, in allen Ländern ist so. Aber ja. Und was hat der Großvater gemacht? Mein Urgroßvater war ein großer Bauer, kann man sagen. Und er hat viele Land gekauft, wo viele Tiere hätte. Hat auch viel, bei uns gibt es Mais, das große Große Mais, Felder, große Plantagen, sagt man eigentlich, Maisproduktion. ja. Und danach mit der Zeit hat ein Supermarkt gehabt und ihre Produktion da im Supermarkt verkauft. Und deswegen hat er ja, hat Glück in ihre Business und seine Business. Und meine Uropa hat geschafft. Deswegen meine Kindheit war immer in diese große Bauernhof von meiner Opa, wo ich Pferde reiten kann, wo ich mit den Tieren spielen kann, mit meinem Bruder, meiner Schwester. Danach leider ist Uropa gestorben und mein Vater und ihre zwei Schwestern haben fast alles verkauft und so. Aber kann man sagen, ich habe ein sehr gute Eltern, beides. Mein Papa war ein bisschen mehr frei im Kopf, kann man sagen. Nicht so viel mit Religion und du musst das machen und so. Aber zum Beispiel ganz anders als meine Mutter. Meine Mutter war sehr, oder ist immer noch eine sehr katholische Frau. Dann ja, musst du das machen, das nicht. Du kannst nicht rausgehen abends, es ist gefährlich oder so. Aber mein Papa war, kann man sagen, obwohl Mexiko ist ein sehr machistisches Land, mein Papa hat mit uns immer gut gespielt, gute Raten gegeben. Und deswegen, ich denke, dieses Vertrauen, dieses selbe Bus, das meine Schwester und ich, wir haben, steckt immer in unsere, ja, wie wir sind und so. Okay. Wir kann man sagen, Kindheit, glücklich. Schön. Sehr glücklich. Aber ihr wart auch 5 Schwestern und ein Bruder? Mhm. Okay. Und der Bruder, wurde der genauso erzogen wie ihr oder war das unterschiedlich? Er hat mehr Glück gehabt, natürlich. Ein einziger Bruder, ja, wir haben alles für ihn gemacht. Alles. Und was bedeutet alles? Ihr Spielzeug, aufpassen, sein Spielzeug, ja, war ein kleiner König, ehrlich zu sein. War er der Jüngste? No, die Funte. Ich habe eine kleine Schwester, Frieda. Ah, okay. Aber ja, fast die kleine. Wir haben ihn geliebt, natürlich. Aber ich denke, für er war, von meinem Bruder, das Liebe ist perfekt, immer noch. Weil wir lieben ihn. Es ist unser einziger Bruder. Wir würden von ihm alles machen. Immer noch. Und ja, natürlich, meine Mutter hat. Sie waren stolz, weil wir waren nur Frauen. Und plötzlich kommt ein Junge. Natürlich, andere Spielzeug kaufen, andere Kleidung kaufen und so. War für meine Eltern. Ja, wunderbar, denke ich. Aber also abseits davon, würdest du sagen, er hatte mehr Möglichkeiten als ihr Schwester? Nein, Gott sei Dank nicht, weil mein Papa hat uns geliebt, alles gleich. Zum Beispiel 4 von meiner Schwester und ich, no, 3 von meiner Schwester mit mir 4 haben Universität gelernt. Mhm. Er auch. 2 Schwestern von mir haben keine Universität gemacht, weil sie sind ganz jung verheiratet. Aber nein. Mhm. Mein Und die Gesellschaft, ich meine, das ist ja auch nicht nur die Eltern, die Männer oder Frauen dann besonders unterstützen, sondern auch die Gesellschaft drumherum. Ja, das bei uns in Mexiko, ich erinnere mich, ich habe meine Grundschule gemacht mit guten Noten. Danach bin ich in der Sekundarschule. Bei uns in Sekundaria, 3 Jahre, habe ich auch gute Noten gehabt. Dann wollte ich weitermachen. Danach, wenn wir lernen 6 Jahre, das wäre hier Gymnasium. Abschluss. Mein Papa hat mir gefragt, Melina, willst du weiter lernen? Ich habe einfach so die Unterstützung von meinem Vater, meiner Mutter und von der Gesellschaft auch. Ohne Probleme, das, ah ja. Du als Frau kannst du nicht lernen. Nein. Mhm. Und das, Gott sei Dank, existiert in Mexiko nicht. Mhm. Nur, wie ich gesagt habe, trauriges Abwendig von Geld. Mhm. Weil es gibt viele Universitäten, das müssen bezahlen. Mhm. Es gibt nur eine publische Universität, aber du sollst eine Prüfung bestanden. Und natürlich, das ist sehr angefragt, weil da kommt deine Studien kostenlos. Es ist sehr schwer, einen Platz zu finden. Und es gibt Kinder oder es gibt jugendliche Frauen oder Männer, die leider schaffen das nicht, einen Platz zu bekommen. Und konnten die Eltern nicht eine private Universität wechseln und ja, leider da sind ihre Studien oder ihre Träume von einem Beruf, einer Karriere zu stoppen. Mhm. Aber bei mir, Gott sei Dank, war alles in Ordnung. Privat, meine private Erfahrung, kann man sagen. Mhm. Und als du aufgewachsen bist, bist du immer in dem Gebiet in der Mitte von Mexiko gewesen oder kennst du auch andere Gegenden von Mexiko?